Der Name Boko Haram bedeutet sinngemäß so etwas wie westliche Lehren sind verboten. Welche Ideologie verfolgt Boko Haram? Well, Boko Haram verfolgt die Ideologie von einem islamistischen Fundamentalismus, das wir noch nie in Nigeria seit fast Ewigkeit gesehen haben. Es ist eine Ideologie, das fundamentalistisch ist, das fanatisch ist, das seine islamische Gottesstaat in Nigeria einrichten möchte. Es ist eine sehr gewaltfreudige Organisation. Sie bringen jede um, die auf ihrem Weg steht. So, sie wollen keine Christen in Nigeria haben. In 2013 haben die Christen in Nigeria 3 Tage Ultimatum gegeben, Nord-Nigeria zu verlassen oder die Konsequenzen ertragen. So, seit 2004, dass Boko Haram aufgestanden ist, bis jetzt haben wir fast 12.000 Nigerianer verloren zu dieser Auseinandersetzung. Sie haben gerade die Verfolgung von Christen angesprochen, aber Boko Haram verfolgt auch muslimische Organisationen und Anhängerinnen der Nicht muslimischen direkt, Lehre, oder? nicht direkt. Sie verfolgen die moderaten Muslime, die auf ihrem Wege stehen. Nicht direkt, aber sie haben das ganz klar gemacht, dass sie gegen die Christen sind. Boko Haram hat 2 Dimensionen. Boko Haram hat eine religiöse und eine politische Dimension. So, die religiöse Dimension heißt, aus Nigeria eine islamische Stadt zu machen. Jede, die daran glaubt, ist für Boko Haram eine gute Mensch. Jede, die dagegen steht, ist für Boko Haram jemand, die aussortieren müsste und dann erledigt wird. So, und die Christen sind eine ganz große Bedrohung für Boko Haram in ihrer Ideologie, um diese Ziel zu erreichen. So, moderate Muslime, die bei uns in Nigeria gegen Boko Haram sind auch in der Zielscheibe von Boko Haram, ja. Boko Haram existiert schon viele Jahre, aber Boko Haram agiert nicht von Beginn an mit offener Gewalt, oder wie hat sich das verändert? Boko Haram hat angefangen wie ein ganz normaler Verein, die Korruption kritisiert hat. Sie haben die Armut in Nordnigeria stark kritisiert und sie wollen viele junge Menschen zu sich holen, um diese Lehre weiter zu verbreiten. Aber irgendwann mal ist die nigerianische Regierung auf sie losgegangen und mit viel Gewalt die Führer Mohammed Yusuf auf offener Straße erschossen. Und dann sind der Boko Haram Untergrund gegangen und hat angefangen einen Krieg gegen die nigerianische Regierung, gegen Christen und gegen Bildung und Demokratie mit Gewalt zu kämpfen. So, das war irgendwann in 2009. Es gab einen Protest in Nordnigeria. Der Gouverneur hat ein Gesetz ins Leben gerufen, die jede zum gezwungen hat, einen Helm zu tragen beim Motorradfahren. Und die Mitglieder von Boko Haram wollten das nicht mitmachen. Sie haben dagegen protestiert. Und dann ist der Polizei und der Militär auf sich losgegangen und haben viele Mitglieder von Boko Haram fast 800 ermordet in einem Tag. Danach ist Boko Haram geworden, was es jetzt ist. Der Gruppe werden Verbindungen zu Al-Qaida, zu Al-Shabaab in Somalia und auch zu Terrorcamps in Afghanistan nachgesagt. Inwieweit stimmt das? Das stimmt überhaupt nicht. Boko Haram ist ein rein nigerianisches Phänomen. Sie sehnen nach dieser Verbindung und es wäre der falsche Weg zu gehen, um Boko Haram diese Legitimierung zu geben. Sie wollen eine angesehene islamische Terrorgruppe werden, aber das sind sie nicht. Sie sind nur eine Gruppe von blutrünstigen Männern, die nicht nur Religion in Nigeria nach ihrer Version verbreiten möchten. Sie gehen auch damit um in eine Wege, dass ein Mensch, der Vernunft hat, damit stimmen kann. So, es gibt keine Verbindung, dass wir bestätigen können im Moment zwischen Boko Haram und Al-Shabaab oder Al-Qaida im islamischen Maghreb. Aber wir wissen, dass Boko Haram hat Verbindungen nach Sudan, von woher sie kriegen ihre Geld, Finanzierung und Waffen. Gibt es denn andere Kontakte zu mächtigen Finanziers in Politik und Militär? Oder es gibt ja auch durchaus auch Spekulationen darüber, dass Boko Haram zur nigerianischen Armee Kontakte unterhält? Ja, der nigerianische Präsident hat letztes Jahr gesagt, dass es gibt hochrangige Mitglieder oder Sympathisanten von Boko Haram in seiner Regierung. Und wenn der Präsident sowas sagt, Ja, er weiß mehr als wir, so wir können ihm den Glauben schenken. Ja, es gibt Gerüchte, dass viele Top-Militärleute in Nigeria haben Boko Haram mit Waffen und Informationen besorgt. Und das ist schade, aber das ist die Situation von der Dinge im Moment. In welchen Ländern agiert Boko Haram mittlerweile? Also längst sind sie ja nicht mehr nur in Nigeria. Welche Dimension hat es mittlerweile angenommen? Ja, Boko Haram ist jetzt eine westafrikanische Probleme geworden. Boko Haram agiert in den drei Ländereck zwischen Nigeria, Niger und Kamerun und auch noch neulich Tschad. So Boko Haram greift alle diese Länder jetzt an, aber ich glaube, das wäre der Waterloo von Boko Haram, weil Gott sei Dank im Moment gewinnt das nigerianische Militär die Oberhand in diesem Kampf gegen Boko Haram. So, wir werden sehen, wie weit Boko Haram überleben soll. Es gibt ein paar Mitglieder von Boko Haram, die für eine Ceasefire, also Waffenruhe, ausgerufen haben. Aber ich glaube nicht, dass die nigerianische Regierung in diesem Fall gehen werden. So, im Moment der Kampf ist sehr, sehr schwer, aber das nigerianische Militär gewinnt eine Oberhand und wir sind dafür dankbar. Aber der nigerianischen Armee werden im Rahmen der Bekämpfung von Boko Haram auch Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen. Ja, das ist die Wahrheit. Das nigerianische Militär ist berühmt für ihre brutalen Wege seit Ewigkeit. Man muss auch verstehen, dass Nigeria seit für 30 Jahre in ihrer fast mehr als 50 Jahre Unabhängigkeit ist von dem Militär regiert worden. Und die Nigerianer haben das an ihre Leib erfahren, wie brutal der Militär sein können. Ja, es gibt viele, viele Fehler, aber Können Sie man. sagen, welche oder ein Beispiel nennen? Wir haben ein paar Fehler dokumentiert. Mehrere Leute, die in der lokalen Bevölkerung sind, waren Mitglieder von Boko Haram, aber sie tragen keine Uniform. So, die nigerianische Militär in ein paar Fällen sind auf diese Leute losgegangen und ein paar Leute ermordet, ohne sie vor dem Gericht zu stellen. Und das verurteilen wir, das ist nicht der richtige Weg, gegen eine Terrorgruppe zu gehen. Was ist denn der richtige Weg Ihrer Meinung nach? Also die Afrikanische Union hat sich nun darauf verständigt, 7.500 Soldaten für den Kampf gegen Boko Haram zu entsenden. Ist das sinnvoll oder etwas anderes? Sie reden nur. Wir werden sehen, wie wir. Nigeria hat nicht über Hilfe von der Afrikanischen Union gebeten. Ich glaube, dass Nigeria fähig ist, seine Territorium zu verteidigen gegen Boko Haram. Aber man muss auch verstehen, dass Boko Haram hat, wie ich gesagt habe, eine politische Dimension. Und diese politische Dimension heißt, dass es gibt ein paar Leute in der Opposition zu der gegenwärtigen Regierung, die Boko Haram unterstützen und sie wollen nicht, dass die nigerianische Regierung mit aller ihrer Macht gegen Boko Haram vorgehen. So, das müssen wir auch ganz klar sagen. Es gibt Top-Nigerianer, die Boko Haram unterstützen. Und sie wollen nicht, dass dieser Terror bekämpft wird. Weil, wenn Boko Haram verschwindet, werden sie wahrscheinlich ihre Relevanz in der nigerianischen Politik verlieren. So, das ist der Stand der Sache. Die Afrika-Union haben gesagt, wir werden 7.500 Soldaten schicken. Aber bis jetzt haben wir gar keine Soldaten gesehen. Nigeria gewinnt im Moment eine Oberhand in diesem Kampf gegen Boko Haram. So, die Afrikanische Union hat gar nichts da zu suchen. Es ist ein rein nigerianisches Problem. Die drei Länder, die vier Länder in der Westafrika, die direkt beteiligen in diesem Boko Haram-Konflikt, müssen etwas tun, so tun. Und sie tun auch im Moment etwas, um gegen Boko Haram vorzugehen. Und wir können im Moment sagen, dass wir ein kleines bisschen von dem Ergebnis sehen können. Der richtige Weg, gegen Terror zu gehen. Wenn man gegen Terror kämpft, das heißt nicht, dass man alles über einen Rechtsstaat außer Kraft setzen muss. Wir müssen Respekt für Demokratie zeigen, wir müssen Respekt für Menschenrechte zeigen. Auch der Terrorist ist ein Mensch, dass ein Terrorist ist. So, wir müssen ihm nicht seine Menschenrechte verweigern. Das ist der Unterschied zwischen einem Rechtsstaat und einer reinen Terrorgruppe. So, wir müssen nicht Terroristen werden, um gegen Terrorismus zu kämpfen. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Boko Haram eben auch politisch agiert. Was müsste auf einer politischen Ebene dann gegen Sie passieren? Well, Nigeria muss diese Finanzierer von Boko Haram aussuchen und vor dem Gericht stellen. Wenn das passiert, dann können wir sagen, dass wir einen politischen Sieg erzielt haben. Es gibt Leute, die Boko Haram unterstützen und das muss Nigeria, die nigerianische Regierung, jetzt aussuchen, finden und diese Leute vor dem Gericht stellen. Welche Auswirkungen hat der Terror, den Boko Haram ausübt, auf die Bevölkerung in Nigeria und der umliegenden Staaten? Es herrscht ein Klima von Angst im Nordnigeria und in der ganzen Nigeria im Moment. Wegen Boko Haram konnten wir die Wahl, das für Februar 14. Scheduled war, nicht haben. So, es ist jetzt verschoben bis März 28. So, man kann sehen, dass Boko Haram eine, you know, der nigerianische Leben, you know, stark beeinträchtigt. So, die Leute leben in Angst. Sie wissen nicht, wo man morgen sterben kann. You know, man kann einen Anschlag auf dem Markt erleben. Man kann, you know, der Tod ist allgegenwärtig in Nordnigeria mindestens. So, Boko Haram hat Nigeria im Moment viel verändert, dass die Menschen ihre Nachbarn nicht mehr vertrauen können, dass die Menschen kleine Mädchen auf der Straße nicht mehr vertrauen können, weil Boko Haram hat angefangen, kleine Mädchen zu nutzen als Selbstmordattentäterin. So, you know, diese Angst ist allgegenwärtig und die Nigerianer leiden auch noch darunter, weil keine wirtschaftliche Entwicklung kann stattfinden in einem Klima, von wo Angst herrscht. So, die Menschen bleiben lieber zu Hause. So, diese Angst ist da. Man kann das fühlen bei uns in Nigeria im Moment. Und das ist sehr, sehr schlimm. Sie haben gerade die Selbstmordanschläge ausgeführt durch sehr junge Mädchen. 7 oder 10 Jahre waren sie zum Teil. Es wird viel darüber spekuliert, wer diese Mädchen sind oder auch die weiblichen Attentäterinnen. Was denken Sie? Es wird immer Spekulation bleiben, weil die Mädchen, die Selbstmordattentäterin waren, sind alle tot. So, wir könnten diese Mädchen nicht befragen, was die Motivation war, ob sie Geld bekommen haben oder sie oder Boko Haram sie unter Drogen gesetzt hat oder ihre Eltern haben sie gezwungen, als Selbstmordattentäterin zu agieren. Wissen wir nicht. Alles wird rein Spekulation bleiben. Nur eine 13-jährige Mädchen, die das nicht machen könnte, war von der Polizei verhaftet worden in der Vergangenheit und befragt worden. Und sie hat gesagt, dass der Vater sie gezwungen hat, als Selbstmordattentäterin zu agieren. So, das ist alles, was wir wissen. Wenn ein Vater sein Kind, ein Mädchen, you know, zwingen kann, sowas zu machen, das zeigt die Armut in dieser Ideologie von Tod, dass wir aus Boko Haram, you know, bezeichnen können. Es ist schlimm und schrecklich. Im April 2014 wurden Schülerinnen, über 200 Schülerinnen im Nordosten Nigerias verschleppt. Manche konnten mittlerweile ja fliehen. Die Mehrheit ist aber noch in der Gewalt ihrer Entführer. Was weiß man denn heute über sie? Im Moment fehlt jede Spur und jede Information über diese Mädchen. Boko Haram manchmal sagt, dass sie leben noch. Als diese Mädchen verschleppt wurden, hat Abubakar Shekau gesagt, dass sie diese Mädchen verkaufen wird und als Sexsklaven halten wird. Und wir wissen, dass auch von ein paar von den Mädchen, die geflohen haben, sie haben gesagt, dass sie waren fast jeden Tag vergewaltigt und ein paar sind schon tot, wissen wir. Aber im Moment haben wir gar keine Informationen mehr. Was hat denn der Einfluss von Boko Haram für Auswirkungen für Mädchen und Frauen in Nigeria? Boko Haram ist eine Ideologie. Boko Haram hat keine Achtung auf die Menschen oder auf Frauen. Frauen sind nur Menschen zweiter Klasse in der Ideologie von Boko Haram. Man kann da sehen, wie weit der Führer Abubakar Shekau ist, zu gehen, um Mädchen zu beschimpfen und Mädchenbildung zu entziehen. So im Moment, die Frauen in Nigeria und Mädchen, you know, sie haben Angst, an die Schule zu gehen auch. Weil jeder hat Angst, nicht nur die Mädchen. Boko Haram schlachtet Männer, Jungs oder Frauen und Mädchen. Wer auf dem Weg steht, wird erledigt werden. Das ist die Ideologie und das ist die Philosophie von Boko Haram im Moment. Sie leiten auch ein Mädchenschulprojekt in Nigeria. Welche Erfahrungen machen Sie da in den letzten Monaten? Die Inspiration von diesem Projekt ist, wir wollen gegen die Philosophie von Boko Haram zurückschlagen. Und wir wissen, dass es geht nicht nur um Boko Haram. Die Situation Nigerias ist so, dass Mädchen und Frauen in Nigeria sind manchmal in viele Traditionen und Kulturen als Menschen zweiter Klasse behandelt worden. So, wir haben versucht, den Mädchen und Frauen eine Stimme zu geben und wir haben gesehen, dass der einzige Weg, das zu machen, ist, Mädchen zu bilden. Gebildete Mädchen bringen mehr in der Entwicklung von jeder Gesellschaft als die Männer. Wir haben das an Microcredits gesehen. Wenn man den Männern das Geld gibt, bei uns in Nigeria zum Beispiel, sie saufen mit dem Geld und das Geld ist furcht. Aber gib dieses Geld zu Frauen. Sie machen Geschäft damit, sie ernähren ihre Familie, sie ernähren auch die Männer, sie schicken ihre Kinder zur Schule und man sieht, dass Kinder von diesen Frauen sind gesünder. Boko Haram kam mit ihrer Philosophie, dass wir wollen keine Bildung haben. Boko Haram übersetzt heißt, Bildung ist Haram. Haram heißt eine Sünde. So, wir wollen zeigen, dass Bildung ist keine Sünde, aber Bildung ist der Schlüssel für Entwicklung für jedes Land, die das wagen kann. Und um Nigeria eine Chance in der Zukunft zu geben, müssen wir unsere Mädchen und Frauen bilden. Deshalb, wir haben versucht, Partnern in Europa zu suchen, Paten auch, dass Mädchen, die wegen Armut oder weil sie keine Eltern mehr haben, nicht mehr zur Schule gehen können. Wir suchen diese Mädchen aus und sie zur Schule zu schicken. Es kostet nicht viel. Mit 8 Euro im Monat kann man ein Mädchen an der Grundschule in Nigeria unterhalten. Damit kann man helfen, die Zukunft Nigerias zu gestalten. Wenn Sie einen Ausblick wagen würden, was denken Sie, welche Entwicklung wird nächste Zeit Boko Haram nehmen? Boko Haram ist auf dem Flucht jetzt. So an Mädchen zu wenden, als ihre Selbstmordattentäterinnen, zeigt, dass man bereit ist, alle Mittel zu greifen, um ihre Ziel durchzusetzen. Boko Haram wird in den nächsten Zeiten oder Tagen brutaler werden. Sie werden alle Mittel in ihre Macht greifen, um zurück an Relevanz zu kommen. Und ich kann noch eine schwere Zeit vor Nigeria sehen.